Station 1. Hören. Teil 1. Beispiel. Guten Tag. Sie sind mit der Firma Knoll Heizungsbau verbunden. Sie rufen außerhalb der Öffnungszeiten an. Diese sind montags bis mittwochs von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Und am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Sie können nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. 1. Guten Tag, Herr Malinkowski. Hier spricht Hannelore Cyrus von der Baufirma Schleswig. Sie haben sich bei uns um die Stelle als Servicemitarbeiter beworben. Wir finden Ihr Bewerbungsschreiben und Ihren Lebenslauf sehr interessant. Könnten Sie uns bitte noch Ihren Gesellenbrief und das Arbeitszeugnis des Bauunternehmens Moser zuschicken? 2. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, aufgrund einer Veranstaltung ist die Innenstadt heute Nachmittag von 15 bis 19 Uhr gesperrt. Daher fährt diese Straßenbahn heute nur bis zum Albertplatz und nicht bis zum Hauptbahnhof. Am Albertplatz können Sie die Buslinie 35 bis zum Hauptbahnhof nehmen. Drei. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist ein Räumungsalarm. Bitte verlassen Sie das Einkaufszentrum sofort über die markierten Fluchtwege. Nutzen Sie die Notausgänge. Nutzen Sie keine Aufzüge. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des zuständigen Personals. Vier. Hallo, hier spricht Peter Müller, Hauptstraße 5 in Denzlingen. Sie wollten heute um 14 Uhr einen Mitarbeiter zu uns schicken, um zwei Lampen außen am Haus zu reparieren. Jetzt ist es bereits 16 Uhr, aber es ist noch niemand gekommen. Ich bitte um Rückruf.